Bohnenpuffer. Frische, heiße Bohnenpuffer. Bohnenpuffer, frische, heiße Bohnenpuffer. Kleiner Nagel, verschrumpfte Kornhülse. Kleiner Nagel, verschrumpfte Kornhülse. Halt's Maul! Bohnenpuffer, frische, heiße Bohnenpuffer. Wer, wer ist der? Bohnenpuffer verkauft er. Vor einem Heuschreck schrickt er und lauft er. Mutter ist der kleinste Mann. Ein Sperling ihn auch ficken kann. Halt's Maul! Warme Bohnenpuffer. Ah, da kommt der Tigertöter. Der große Hill. Der Hauptmann Busung. Das ist ein anderer Mann als der winzige Wutar. Kleiner Nagel. Verschrumpfte Kornhülse. Bohnenpuffer zu verkaufen. Ha! Wutar, gib auch, dass ich die Spatzen nicht sagen. Tigertöter. Riese. Zertritt die kleine Wanze nicht zum Bohnenbrei. Ha! Hallo. Hauptmann Busung. Hauptmann Busung. Kaum sind Sie Offizier geworden, und schon kennen Sie uns nicht. Bruder. Du brauchst nicht niederzuknien. Ah, der große Tigertüter kniet vor dem kleinen Bohnenbäcker. Oh! Bruder ist der kleinste Mann, ein Schmerling ihn auch picken kann. Ha! Jüngerer Bruder. Du bist schon so lange fort. Warum schriebst du nicht? Nie schicktest du mir Nachricht. Ich hasse dich, aber ich denke immer an dich. Wie kannst du mich hassen und doch immer an mich denken? Ich hasse dich, weil du damals, als wir noch in der Heimat waren, viel zu viel trankst. Besoffen prügelst du dich stets mit den anderen Lümmeln. Deswegen kam ich als dein einziger Verwandter immer wieder vor Gericht. Darum hasse ich dich. Ich denke an dich, weil ich neulich eine schöne junge Frau kriegte. Sofort kamen alle Nichtstuer und Wüstlinge daher, um mich zu kränken. Niemand konnte mich schützen. Damals, als du zu Hause warst, wer hätte kommen können? Niemand. Ich bin da. Die Wüstlinge werden dich und deine junge Frau nicht mehr belästigen. Bruder, ich habe auf der Straße viel gehört von einem Helden namens Wu, der den alten Tiger auf dem Berg totgeschlagen hat. Man hat diesen Wu zum Hauptmann ernannt. Nun merke ich, dass du es bist. Jetzt endlich traf ich dich zufällig und will heute keine Bohnenpuffer mehr verkaufen. Komm mit zu mir in mein Haus. Älterer Bruder, wo wohnst du? Da, ganz in der Nähe, vorn in der Lila Steinstraße. Älterer Bruder, gib mir den Träger mit den Töpfen und Bohnenpuffern. Ich will sie dir tragen. Hauptmann, das ist nicht nötig. Wir sind schon da. Da, neben der Teestube der Frau Wang. Öffne. Na, Mann, warum kommst du schon wieder so früh nach Haus? Dein Schwager ist hier. Jüngerer Bruder, komm ins Zimmer und begrüße deine Schwägerin. Siehst du, Frau? Der Held, der im Gebirg den Tiger totgeprügelt hat und dann zum Hauptmann ernannt wurde, ist mein jüngerer Bruder. Schwager? Du musst nicht niederknien. Ich bin jung und verdiene nicht so viel Ehre. Ich habe vor einiger Zeit von unserer Nachbarin, der alten Frau Wang, gehört, ein Tigertöter würde ins hiesige Amt kommen. Sie wollte hingehen und mich mitnehmen, ihn anzuschauen. Aber leider sind wir zu spät gekommen und haben ihn nicht gesehen. Nun waren es gerade Sie. Bitte, Schwager, gehen Sie nach oben. Dort können wir besser sitzen und plaudern. Ich will nur Frau Wang rufen, damit sie mir beim Kochen hilft. Frau Wang? Liebe Frau Wang! Hier ist die alte Wang. Der große Kerl, der mit meinem Mann die Treppe hinaufgeht, ist sein Bruder. Der Tigertöter Wusung. Der eine ist ein Tigertöter, der andere ist ein Läusetöter. Wusung und mein Mann sind von einer Mutter geboren. Und doch ist Wusung groß und tapfer. Wenn ich mit solch einem Mann verheiratet wäre, hätte ich nicht umsonst in dieser Welt gelebt. Aber wie sieht mein Mann aus? Hauptmann Wusung hat den großen Tiger totgeschlagen. Er besitzt sehr viel Kraft. Ich habe gehört, dass er nicht verheiratet ist. Er könnte bei Ihnen wohnen, Goldlotus. Vielleicht ist das etwas für Sie. Wir müssen dem hungrigen Gast Gutes zu essen und zu trinken geben, Frau Wang. Bitte bereiten Sie alles zu. Mein Mann wird Ihnen helfen. Ich gehe nach oben, dem Hauptmann Gesellschaft leisten. Wuta, komm herunter. Essen und Wein zurechtmachen. Schwager, wie lange sind Sie schon hier? Schon über einen Monat, Schwägerin. Wo wohnen Sie jetzt, Schwager? Ich wohne vorübergehend noch im Yamen des Mandarins. Da haben Sie es sicher nicht sehr bequem. Ich bin allein und habe wenig Bedürfnisse. Morgens und abends bedienen mich Soldaten. Diese Lümmel können doch sicher nicht gut bedienen. Warum ziehen Sie nicht zu uns? Wenn Schwager bei uns auch nur einfaches Essen bekommt, können Sie es doch immerhin in Ruhe genießen. Ich danke Schwägerin bestens. Vielleicht haben Sie noch irgendwo eine Schwägerin, die Sie auch mit hierher bringen? Ich bin noch nicht verheiratet. Schwager, wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Sie sind gerade 3 Herbste älter als ich. Ich möchte Ihnen vieles erklären. Wuta ist zu weich. Seit ich mit ihm verheiratet bin, kamen oft schlechte Männer uns beleidigen. Wenn Wuta auch so stark und tapfer wäre wie Sie, Schwager, könnte keiner vor unserem Hause Lärm machen. Mein Bruder ist zu anständig und kann niemanden hart anfassen. Aber dafür hat auch Schwägerin nie Unannehmlichkeiten von ihm zu erwarten. Schwager, Sie müssen zu uns ziehen. Wenn Sie es nicht tun, werden die Leute uns auslachen. Mein Mann wird schnell ein Zimmer für Sie zurechtmachen. Bitte, Schwager, ziehen Sie bald zu uns. Sonst werden alle Nachbarn klatschen, wir wollten Sie nicht bei uns wohnen lassen. Ich möchte nicht stören. Goldlotus hat recht. Bring deine Sachen zu uns, Bruder. Der Mandarin braucht mich über Nacht nicht. Wenn Bruder und Schwägerin darauf bestehen, werde ich meine Sachen heute Abend herbringen. Schwager! Sie dürfen es aber nicht vergessen. Ich werde auf Sie warten. Ja, ich komme, wenn ich nicht störe. Kommen Sie bald. Wir erwarten dich. Da sind Sie, Schwager. Ist es sehr kalt? Ich danke Schwägerin für ihre liebevolle Bemühung. Ich kann mich selbst vom Schnee befreien. Ich habe den ganzen Vormittag gewartet. Warum kam Schwager nicht zum Mittagessen? Ich traf im Amt einen Bekannten, der wollte mich zum Essen einladen. Ach, Schwager. Kommen Sie doch etwas näher zu mir ans Feuer. Sie müssen sich wärmen und umkleiden. Wo ist mein Bruder? Warum ist er noch nicht zurück? Er ging wie täglich aus, seine Bohnenpuffer verkaufen. Inzwischen will ich mit Schwager einige Becher Wein trinken. Warten wir doch, bis er zurückkommt. Dann können wir zusammen essen und trinken. Wer weiß, wann er nach Hause kommt. Wir können nicht so lange warten. Hier ist Fleisch, Gemüse, Früchte. Bitte, Schwägerin, setzen Sie sich. Ich werde den Wein heiß machen. Es ist angenehm am Feuer. Schwager, hier, trinken Sie den Becher aus. Danke. Ich habe von jemand gehört, dass Schwager in der Oststraße, bequem in der Nähe des Amts, eine Geliebte wohnen hat. Schwägerin, Sie brauchen nicht auf das Geschwätz zu hören. Ich bin kein Mann, der auf Frauen aus ist. Vielleicht. Schwager, sprechen Sie so mit Ihrem Mund. Aber in Ihrem Herzen schaut es anders aus. Schwägerin! Wenn Sie es nicht glauben wollen, fragen Sie meinen Bruder, wie ich früher war. Und so bin ich auch jetzt noch. Pah, was weiß er? Wenn er solche Sachen wüsste, wäre er kein Bohnenverkäufer geworden. Schwager, trinken Sie noch einen Becher Wein. Ich hole frischen und wärme ihn. Schwager, du wirst allein nicht mit dem Ofen fertig. Ich werde ein wenig für das Feuer sorgen. Wenn du ein wenig Herz für mich hast, Schwager, trinkst du jetzt meinen Becher aus. Das macht warm. Schwägerin, wie können Sie so unverschämt sein? Busung ist ein Mann, der in seiner Welt als ehrlicher Mensch bekannt ist. Wie können Sie ihn für einen Wüstling halten, der mit Frauen aus einem Becher trinkt? Wenn ich draußen von den Leuten je so etwas höre. Den Tigertöter kennt seine Schwägerin. Aber seine Fäuste kennt sie nicht. Ich mach doch nur Spaß. Das kann man doch nicht gleich so ernst nehmen und aufbrausen. Wir sind doch nahe Verwandte und brauchen doch nicht wie Fremde zu tun. Kalt. Kalt. Was ist? Wer hat mit dir gezankt? Warum weinst du? Weil du ein Waschlappen bist, mich nicht ein bisschen schützen magst. Oh, du lässt alle Leute deine Frau beleidigen. Aber wer kann hierher kommen, dich beleidigen? Du weißt doch, wer einzig und allein hierher kommen kann. Das ist nur dein Bruder. Ich habe ihm Wein gewärmt. Ich bat ihn zu essen und zu trinken. Das war doch von mir nicht schlecht gemeint. Aber als er sah, dass du nicht zu Hause warst und ich allein, fing er mit mir an. Das kann nicht sein. Mein Bruder ist gerade und ehrlich. Vielleicht hast du ihn missverstanden. Nein, ich habe ihn... Jedenfalls brauchst du nicht so laut zu heulen. Wenn die Nachbarn etwas hören, werden sie alles umher erzählen. Ich bleib mit dem Kerl nicht unter einem Dach. Schwager Wusum, wir wissen nicht, wann wir Sie beleidigt haben. Weshalb ließen Sie sich in den letzten Monaten nicht bei uns sehen? Ich schickte dir jeden Tag Wuta, Sie zu suchen und um Entschuldigung zu bitten. Aber wenn er zurückkam, sagte er immer, nicht gefunden. Heute sind wir erfreut, dass Sie endlich wieder zu uns kommen. Warum mussten Sie auswärts wohnen und unnütz Geld ausgeben? Wir gehen dann besser nach oben und trinken einen Becher Wein. Auch Wutin ist oben. Er wird Sie anhören. Älterer Bruder, hör genau zu. Heute hat Hauptmann Wusung vom Mandarin einen Auftrag erhalten. Ich muss zur Osthauptstadt. Morgen verreise ich für 2 Monate. Du bist als Mann zu anständig und zu schwach. Wenn ich nicht hier bin, fürchte ich, dass dich die Leute beleidigen. Du brauchst nicht mit fremden Leuten zusammen Wein zu trinken. Sobald du nach Hause kommst, ziehe den Bambusvorhang herunter und schließ die Tür. Wenn dich jemand betrügt, warte ruhig, bis ich zurück bin. Der Tigertöter wird mit denen dann schon abrechnen. Wenn du auf mein Wort hörst, trinkst du den ganzen Becher aus. Bruder, du hast recht. Ich werde alles nach deinem Wunsche tun. Ich trinke. Schwägerin Goldlotus, Sie sind eine vornehme Dame. Ich brauche Ihnen nicht viel zu sagen. Sie müssen bei jeder Gelegenheit an Ihren Mann denken. Haben Sie nicht das alte Sprichwort gehört? Wenn das Gitter dicht ist, können die wilden Hunde nicht herein. Wusung, hast du von fremden Leuten Lügen gehört und möchtest mich beleidigen? Auf meiner Hand kann man stehen. Auf meinem Arm können Pferde rennen. Niemand kann mir nachsagen, dass das Gitter nicht dicht ist oder der Hund hereinkommen kann. In Ihren sonderbaren Reden muss doch jedes Wort einen Grund haben. Wenn Schwägerin so spricht, ausgezeichnet. Aber Mund und Herz müssen Gleiches denken, nicht das Herz anders fühlen. Was Sie zu mir sprachen, habe ich gut behalten. Bitte, trinken Sie zum Beweis, dass Sie es aufrichtig meinen, diesen Becher aus. Sie sind sehr schlau, haben aber niemals gehört, dass die älteste Schwägerin denselben Rang hat wie die Mutter? Als ich mich damals mit Wutar verheiratete, habe ich nicht geahnt, dass es noch so einen Schwager gibt. Von wo kommt so einer dahergelaufen? Ob verwandt oder nicht, mir ist es gleich. Gehst du schon, Bruder? Es tut mir leid, dass meine Frau so schimpft. Hoffentlich kommst du bald zurück. Dann können wir einer den anderen wiedersehen. Älterer Bruder, du sollst dich nicht mehr mit deinen Bohnenpuffern abquälen. Verkauf nichts, bleib zu Haus. Geld für 2 Monate werde ich dir herschicken. Meine Worte von vorhin aber darfst du niemals vergessen. Ich war nicht sorgfältig genug. Darum fiel mir die Stockgabel runter. Vielleicht hat sie dem Herrn wehgetan. Das tut nichts. Aber hat sich die Dame nicht wehgetan? Ich fürchtete bereits, dem Herrn den Kopf zerschlagen zu haben. Wer hat den großen Herrn Ziemen geheißen, unter andere Leute Dach zu gehen? Er hat mit Recht eine aufs Dach bekommen. Schmeckt die Beule? Es ist meine Schuld, Frau Wang. Mein plötzliches Kommen hat die gnädige Frau überrascht. Bitte nehmen Sie es nicht übel. Bitte verzeihen Sie auch mir. Bitte. Bitte. Auf Wiedersehen, Frau Wang. Ich muss jetzt für meinen Mann das Abendbrot bereiten gehen. Der große Herr kann sehr schöne Verbeugungen machen. Mütterchen Wang, machen Sie keine Witze. Ich möchte eine ernste Frage an Sie richten. Die Frau, die in der nächsten Tür wohnt, wem gehört sie? Sie ist die Schwester des Höllenfürsten und des Kreuzweggenerals. Warum fragen Sie? Warum fragt man nach einer Frau? Wieso kennt der große Herr sie nicht? Ihr Mann verkauft täglich Esswaren vor dem Amt. Vielleicht ist sie die Frau des Kuchenbäckers Dritter Sü? Nein. Wenn ich Ihnen sage, wer die arme Goldlotus hat, wird der große Herr sich ausschütten vor Lachen. Wer ist der? Bohnenpuffer verkauft er. Vor einem Heuschreck schrickt er und lauft er. Wuta ist der kleinste Mann, ein Sperling ihn aufpicken kann. Das ist doch der, den die Leute immer kleiner Nagel, verschrumpftes Korn nennen. Das ist er. Arme Goldlotus. So ein saftiges Stück Fleisch. Wie kann es gerade in diesen Hundemund fallen? Seit alter Zeit ist es immer so. Ein gutes Pferd muss einen schlechten Reiter tragen. Eine schlaue Frau muss sich oft mit einem dummen Mann behelfen. Großer Herr, wollen Sie vielleicht Erdbeersaft trinken? Mütterchen, der Erdbeersaft schmeckt sehr gut. Wie viel haben Sie noch davon? Sie trinken ihn wahrscheinlich selber aus. Nein, ich habe nichts für mich. Das ist gerade so wie beim Heiratsvermittler. Der kann nur anderen Leuten eine Ehe bescheren, aber nicht sich. Ich fragte nach Ihrem Erdbeersaft. Warum erzählen Sie mir davon Ehevermittlerei? Das kam mir nur so in den Mund, weil ich früher, ehe ich diese Teestube besaß, auch solche Sachen gemacht habe. Mütterchen, wenn Sie so etwas könnten, da habe ich etwas auf dem Herzen. Wenn Sie das erraten, gebe ich Ihnen gleich 5 Teil Silber. Da brauche ich nicht erst zu überlegen oder zu raten. Großer Herr, sicher sind Sie in meine Nachbarin verliebt. Mütterchen, Sie haben recht. Seit dem Augenblick, wo ich es von ihr mit einem Stock auf den Kopf bekommen habe, ist es so, als wenn sie meine Seele und meine Sinne genommen hätte. Ich weiß nicht, wie ich ihr näher treten kann. Großer Herr, hören Sie. Liebesanschluss ist nicht so leicht. Ein Mann muss 5 verschiedene Sachen besitzen, dann kann der Plan gelingen. Erstens muss er ein Gesicht haben, schön wie ein Gott. Zweitens muss er stark sein. Drittens muss er reich sein. Viertens muss er viel Geduld und Gefühl haben. Und 5. muss er Zeit opfern. Mütterchen, das kann ich alles. Großer Herr, Sie besitzen alle 5 Eigenschaften. Aber ich weiß, es gibt eine Sache, wo keine Hilfe möglich ist. Das ist, man darf nicht geizig sein. Ich bin nicht geizig. Heute sind Sie nicht geizig, aber morgen werden Sie geizig sein. Und übermorgen werden Sie mich nicht kennen. Mütterchen, Sie dürfen sich nicht immer über mich lustig machen. Erledigen Sie es bitte sehr bald, das ist dringend. Ich habe schon eine Idee. Die Frau Goldlotus kann gut schneidern und nähen. Großer Herr, kaufen Sie dünne weiße Seide, blaue Seide und starke weiße Seide und schicken Sie alles zu mir. Dann gehe ich zu ihr und sage, es gibt einen großen Herrn, einen Gönner, einen Wohltäter, der hat mir ganz feinen Stoff gekauft für mein Totenkleid. Vielleicht können Sie, Frau Goldlotus, für mich einen Glückstag im Kalender aussuchen. Ich werde dann einen Schneider kommen lassen. Wenn sie still anhört, was ich sage, und mir keinen Rat gibt, ist das so viel wie, es interessiert mich nicht. Wenn sie sagt, ich kann es vielleicht für Sie zusammenschneidern und nicht zulässt, dass ich mir einen Schneider hole, dann haben wir schon eine Gelegenheit. Wenn ich sie bitte, zu mir zu kommen, und sie antwortet, sie wolle nur in ihrer Wohnung arbeiten und nicht hier für mich nähen, gibt es keine Hoffnung. Wenn sie sich freut und sagt, ich komme Ihnen behilflich zu sein, haben wir Hoffnung. Wenn sie wirklich zu mir kommt, bereite ich viel Wein und gutes Essen, sie zu bewirten. Am 1. Tag dürfen Sie, großer Herr, noch nicht kommen. Aber wenn sie 2 Tage hintereinander zu mir gekommen ist, dürfen Sie sich am 3. nachmittags melden. Herrlich. Herrlich. Ich eile nach Hause und bringe Ihnen Silberteil. Silberteil. Ich glaube, es klopft. Frau Wang. Jemand hustet vor der Tür. Wer da? Ich bin es, Mütterchen Wang. Ich habe Sie schon so lange nicht gesehen. Treten Sie ein, großer Herr. Es ist der Retter, der große Herr Goldlotus, der mir den herrlichen Stoff geschenkt hat. Der Stoff hat lange im Staub gelegen. Jetzt aber habe ich das himmlische Glück, dass die gnädige Frau Goldlotus mir armen Weib hilft. Sie näht und es sieht aus wie gewebt. Es wäre schwer, auf der Erde noch so eine gute Näherin für ein dauerhaftes Totenkleid zu finden. Großer Herr, schauen Sie einmal. Die gnädige Frau hat eine sehr leichte Hand. Es ist, als nähte ein Engel das Totenkleid einer Fee. Mein Herr, spotten Sie nicht über meine höchst kümmerliche Arbeit. Mütterchen, darf ich fragen, aus welcher Familie stammt die gnädige Frau? Großer Herr, raten Sie einmal. Wie kann der kleine Mensch das wissen? Das ist doch unseres Nachbarn, des Herrn Wu Ta, Gattin. Sie sind die Gemahlin des Herrn Wu Ta. Kleiner Mann kennt den ersten Herrn wohl. Das ist ein tüchtiger Mann. Fähig, seine Familie gut zu ernähren? Es wäre besser, noch einen so guten Mann zu finden. Ach, er ist ein schwacher Mann. Der große Herr darf ihn nicht verspotten. Ein altes Sprichwort sagt, ein weicher Mann kann immer bestehen. Der Heftige rudert ins Unglück. Ja, damit hat der große Mann recht. Gnädige Frau Goldlotus, kennen Sie den großen Herrn Si Men? Ich kannte ihn bisher nicht. Was? Der große Herr ist doch der reichste unserer Stadt. Selbst der Mandarin ist mit ihm befreundet. Wir nennen ihn Si Men Ching. Vor dem Amt das riesige Drogengeschäft gehört ihm. Zu Hause seine Münzen sind unzählbar. Es ist eine Schicksalsfügung, dass der große Herr heute gekommen ist. Die gnädige Frau näht für mich umsonst das Kleid des langen Weges und ich kann es ihr nicht vergelten. Vielleicht kann der große Herr an meiner Stadt Wirt sein? Daran habe ich noch gar nicht zu denken gewagt. Aber hier ist ein wenig Geld. Wie kann ich für nichts Gutes Essen und Trinken annehmen? Ich habe nichts geleistet, das zu verdienen. Ich mache es doch nur, Ihre Mühe ein bisschen zu vergelten. Darf ich fragen, wie viel grüne Frühlinge die gnädige Frau schon erlebt hat? Sklavin hat umsonst 23 Jahre verpasst. Wie weit müsste man gehen, eine so gute Frau zu finden? Herr Wu hat viel Glück. Großer Herr, ich kaufe nur rasch eine Flasche Wein. Hoffentlich leistet die gnädige Frau dem großen Herrn während der Zeit Gesellschaft. Sie brauchen sich nicht unnötig zu bemühen. Ich komme bald wieder. Sie entschuldigen, mir sind die Essstäbchen zu Boden gefallen. Ich muss sie aufheben. Aber sie halten doch meine Beine. Schöne, zarte Lilien. Großer Herr, Sie dürfen mit mir nicht solchen Scherz treiben. Sie wollen mich am Ende wohl gar verführen? Seien Sie ein wenig lieb zu mir. Nicht doch. Nein, nicht doch. Ah, Sie beide hier machen ja eine schöne Sache. Das ist ja so etwas wie eine Umarmung. Ich bin kein Wüstling, wir bückten uns nur nach den Essstäbchen. Gut, gut. Ich bat Sie, Goldlotus, mein Totenkleid zu nähen, aber nicht im Geheimen hier einen lebenden Mann zu stehlen. Wenn das Wuta oder Wusung erfährt, werde ich schwer darunter leiden. Am besten, ich gehe jetzt gleich Wuta holen. Mütterchen, entschuldigen Sie bitte. Mütterchen, Sie dürfen nicht so laut schreien. Wenn ihr wollt, dass ich euch entschuldigen soll, müsst ihr mir etwas versprechen. Nicht nur ein Versprechen, 10 kann ich geben. Von heute an darf Wuta keineswegs erfahren, dass Sie hier den großen Herrn getroffen haben. Dann sag ich auch keinen Ton. Aber wenn Sie auch nur einen einzigen Tag fortbleiben und nicht hierher kommen, werde ich sofort alles Ihrem Mann erzählen. Schneebirnen, Schneebirnen, Schneebirnen, reife Schneebirnen. Mütterchen Wang, ich begrüße Sie. Jüng Ke, was willst du hier? Ich will den großen Herrn finden, damit ich meinen alten Vater ernähren kann. Ich habe einen großen Korb reifer Schneebirnen, wie sie der große Herr liebt. Was für einen großen Herrn meinst du? Ach, Mütterchen, Sie wissen doch. Er hat einen sehr bekannten Familiennamen. Ich kenne keinen großen Herrn. Mütterchen, Sie brauchen mit mir nicht Verstecken zu spielen. Ich suche Xi Menxing, den großen Herrn, und will mit ihm sprechen. Kleiner Affe, wohin willst du? Ein Fremder kann doch nicht einfach in der Familie Zimmer eindringen. Ich gehe doch nur auf einen Augenblick hinein und komme sofort wieder heraus. Wie kannst du in mein Zimmer gehen? Dies ist Ihre Teestube. Hinten in der Teestube sitzt der große Herr Xi Menxing mit Goldlotus. Beide backen dort keine Kuchen. Wenn ich nur ein Wort sage, werden Sie vor dem Bruder, der Bohnenpuffer verkauft, und vor dem Bruder, der Tiger tötet, rasche Angst bekommen. Du Tölpel! Kommst in deiner alten Großmutter Zimmer, hier alles durcheinander zu bringen? Ich bin kein Tölpel, Sie aber eine sehr neidische, fettbäuchige Kupplerin. Au, au, au, au. Warum schlagen Sie mich? Missgeborener Affe! Au. Wenn du noch einmal so laut schreist, werde ich dich in ein anderes Leben prügeln. Altes Beistier, stinkende Wanze! Wegen nichts haben Sie mich geschlagen und all meine schönen Birnen in den Kot geworfen. Meine schönen Birnen. Ich kann keine mehr davon verkaufen. Ich werde hingehen, wofür Sie die Prügel wachsen. Sie werden schon spüren, dass ein kleiner Junge Ihnen schaden kann. Sie uraltes Aas. Warten Sie nur, wenn ich Sie nicht zu Ende bringe, soll mein Name nicht Jin Ke sein. Herr Wuta? Herr Wuta? Vor einigen Tagen wollte ich Weizenkörner und Spreu kaufen, hab aber nirgends welche bekommen. Die Leute sagen, in Ihrer Wohnung gäbe es welche. Ich füttere in meiner Wohnung keine Gänse noch Enten. Wozu brauche ich Körner? Sie sagen, Sie haben keine. Aber wie können Sie dann so dick gefüttert sein? Wie ein Zuhälter. Sie erbärmlicher Affe, was wollen Sie damit sagen? Meine Frau stiehlt doch keinen anderen Mann. Wie kann ich eine ausgehaltene Ente, ein Zuhälter sein? Ihre Frau stiehlt keinen Mann, aber einen Geliebten hat sie. Du, nenn mir den Mann! Nenn mir den Mann! Ich lach über Sie, wie Sie zwar mich festhalten können, aber Angst haben, Ihrem wirklichen Feind das Ohr abzubeißen. Guter Bruder, sag mir, wer ist es? Ich schenk dir gern 10 Bohnenpuffer. Heute bin ich mit einem Korb Schneebirnen zu Xi Menxing gegangen. Aber ich traf den großen Herrn nicht zu Haus. Unterwegs sagte mir jemand, wo er zu finden sei. Wer hätte ahnen können, dass die alte Frau Wang so ein Tier sein würde, mich nicht zu ihm ins Zimmer zu lassen? Sie hat mich arg geschlagen und hinausgeworfen. Ich weiß, dass er in Frau Wangs Zimmer mit ihrer Frau Wolken und Regen spielt. Ist das wahr? Sie sind ein so großer Mensch und haben kein bisschen Menschenverstand. Sie wissen nicht, was das alte Tier, die alte Wang, für ein gefährlicher Drache ist. Sie müssen einen richtigen Plan machen. Die drei haben sicher ein geheimes Zeichen. Wenn die Wang sieht, dass sie in die Teestube kommen, versteckt sie ihre Frau sofort. Mit Xi Men ist das gar kein Spaß. Das ist ein gewalttätiger Mensch, ein Raufbold. Wenn sie ihn nicht in einer Falle fangen, werden sie umsonst von ihm Schläge bekommen. Er hat Geld und Einfluss, wird sie beim Richter verklagen und sie werden obendrein festgenommen. Haben sie niemanden beim Amt, der für sie spricht oder ihnen helfen wird, dann sind sie fertig. Ach, ich armer Kürbiskern. Helfen Sie mir doch. Ich habe von der Alten Schläge bekommen und will es ihr vergelten. Ich gebe Ihnen einen Rat. Heute gehen Sie nicht zu früh nach Haus. Sie dürfen Ihre Frau nichts merken lassen. Seien Sie genauso wie immer. Morgen verkaufen Sie nicht viel Puffer. Ich werde in der nächsten Straße auf Sie warten. Wenn ich den großen Herrn Xi Men zur alten Wang hineinschleichen sehe, werde ich einen Plan machen. Also, was denken Sie dazu? Wenn es so ist, ich habe einige Münzen hier. Nehmen Sie das. Bringen Sie Ihrem Vater etwas zu essen. Aber morgen dürfen Sie nicht zu spät in die Lila Steinstraße kommen. Ich warte auf Sie. Goldlotus, du hast etwas sehr Böses getan. Etwas sehr Böses. In Friedenszeiten prahltest du mit deiner großen Schnauze immer, wie gut du mit dem Stock kämpfen kannst und wie gut boxen. Jetzt, bei Xi Men Ching, war eine Gelegenheit, es allen Leuten zu zeigen. Aber du kannst gar nichts. Nur ein Tiger aus Papier kann vor dir Angst haben. Was du getan hast, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Du hast einem mörderischen Geliebten geraten, mir mit der Spitze des Fußes einen Tritt in die Herzgrube zu geben, dass ich jetzt ohnmächtig, entkräftet nicht leben und nicht sterben kann. Aber immer noch gehst du zu ihm. Für ihn schminkst du dich, ziehst hübsche Kleider an und lässt mich hilflos allein. Wenn ich nur schon tot wäre, ich kann ja auch als Lebender nicht mit euch kämpfen. Aber mein Bruder Wusung, der Tigertöter, für ihn ist ein Xi Men ein Tiger aus Papier. Wenn du ein bisschen menschliches Gefühl hast, pflegst du mich jetzt gut, damit meine Krankheit sich bessert. Wenn er heimkommt, erzähle ich ihm dann nichts davon. Wenn du mir aber nicht hilfst, mich einsam verrecken lässt, warte ich, bis er hier ist und sage ihm alles. Himmel und Erde, ich wusste, dass der Mann, der den Tiger erschlug, Hauptmann Wu ist. Er ist der erste Held dieser Stadt. Himmel und Erde, ich bin umsonst als Mann auf die Welt gekommen. Bis hierher ging es. Jetzt kann ich nicht weiter. Was haben Sie für einen Plan, Mütterchen Wang, wenn Hauptmann Wu kommt? Schützen Sie uns beide, schützen Sie uns! Ich muss Sie beide fragen, ob Sie lange Mann und Frau bleiben wollen. Oder ob es nur kurze Zeit dauern soll. Mütterchen, geben Sie uns bitte Ihren Rat. Wir möchten immer als Mann und Frau zusammenbleiben. Dieser Plan erfordert ein ganz besonderes Material, das nicht jede Familie besitzt. Durch Zufall hat es nur der große Herr. Wenn es nötig ist, dass meine Augen gebraucht werden, opfere ich sogar Sie für unsere Sache. Was ist das? Großer Herr, Wuta ist schwer krank. Lasst ihn nicht gesund werden. Das ist mein Plan. Bringen Sie aus Ihrem Drogengeschäft ein wenig Gift. Die gnädige Frau muss zu einem Arzt gehen, Medizin holen, dem Herzkranken zu helfen. Dann mischen wir beides durcheinander und lassen es das Menschlein trinken, sein Leben abzutöten. Die Leiche lassen wir verbrennen. Sein Bruder mag noch so ein großer Held sein, die Spur kann er nicht finden. Sie beide können sich dann heimlich treffen, bis die Trauerzeit vorüber ist. Und schließlich kann der große Herr sie heiraten. Was denken Sie von meinem Plan? Mütterchen, ich fürchte die Sünde. Aber wenn man den Hund aufzieht, muss man ihn auch essen. Das wäre alles sehr gut. Aber mein Herz ist zu zart. Meine Hand zu weich für solche Sachen. Ich kann keine Leiche anfassen. Da ist leicht abzuhelfen. Sie brauchen nur noch zu husten und gegen die Wand zu klopfen, dann komme ich Ihnen helfen. Es ist nur eine einzige Schwierigkeit. Es gibt hier einen Leichenbeschauer He. Die Leute nennen ihn den neunten Onkel. Er ist ein sehr pedantischer Mensch. Ich fürchte, dass dieser Beamte die Todesursache erkennt und die Leiche nicht verbrennen lässt. Ich werde ihm was sagen. Er wird schon gehorchen, wenn er Geld riecht. Ein Blumenbeet kann alles bedecken und ein Grab erst recht. Ich werde jammern. Wie schwer ist mein armer Mann gestorben. Er hat eine Herzkrankheit, die war sein Tod. O Himmel! Wenn die Ehemänner verbrannt sind, stören sie nicht mehr. Nein. Dann stören sie nicht mehr. Dein Gesicht ist verfärbt, deine Augen sind ohne Licht, die Lippen violett. Ist dir der leichenbewachende Teufel begegnet? Als du fortgingst, lachtest du. Wie kannst du so elend zurückkommen? 7 Jahre bist du Leichenbeschauer, niemals fehlte dir etwas. Als ich zur Wohnung des armen Wuta wollte, traf ich Simen. Er lud mich ein, mit dem Wein zu trinken und bot mir 10 Tael Silber an, alles für ihn zu begraben, mit Erde zu bedecken. Später, als ich in Wutas Wohnung kam, sah ich, dass seine Witwe nicht den Eindruck einer anständigen Frau macht. Ich zweifelte, und als ich die 1000 Herbste Fahne zurückgeschlagen hatte, sah ich in Wutas Gesicht. Es war dunkelschwarz. Das war keine Herzkrankheit. Er muss durch Gift gestorben sein. Ich wollte erst tun, was recht ist. Aber ich will Seaman nicht zum Feind haben. Niemand will von einer Biene gestochen werden. Ich sollte die Leiche eigenhändig einsargen. Aber zum Glück habe ich mich noch erinnert, dass der Bruder des Wuta ein Held ist. Der Tigertöter. Hauptmann Wu Sung. Sollte er jetzt oder später zurückkehren, wird die Tat ans Licht kommen. Du kannst später alles erforschen. Vorläufig haben wir keine Schwierigkeiten. Du lässt deine Gesellen hingehen, lässt die Leiche einsargen und fragen, wann der Tote fortgetragen werden soll. Antworten sie, dass die Leiche liegen bleiben soll, bis Wusung zurückkommt, haben wir mit der Sache nichts mehr zu tun. Wenn seine Frau ihn beerdigen lassen will, macht es auch nichts. Aber will sie ihn sofort verbrennen, muss es einen schlimmen Grund haben. Dann wartest du, bis die Leiche verbrannt ist. Stiehlst zwei Knochen und packst sie mit den 10 Teil Silber zusammen, als Beweis für später. Sollte Wusung uns nicht fragen, haben wir das Geld und stehen auch mit Simen Xing gut. Vielleicht können wir ihn noch brauchen. Wenn es in einer Familie eine kluge Frau gibt, ist das sehr viel wert. Frau, du hast in allem recht. Seht ihr ihn? Das ist Wusung, der Tigertöter. Da, Wusung kommt zurück, die Straße entlang. Seid gegrüßt, Wusung. Als ich fortging und Wuta verließ, war unterwegs nicht viel zu sehen. Das Land war grün. Die Bauern arbeiteten oder standen vor einem Götzenbild und flehten um Segen in Scheune und Ehebett. Wen soll ich bitten? Wenn man zu viel lacht, folgt Weinen. Aber vielleicht kommt nach harter Arbeit doch endlich das Glück zu mir zwischen den 4 Meeren. Warum scheint mir die Lilasteinstraße zu eng? Habe ich zu viel getrunken? Jetzt kommt der Tigertöter ans Haus seines Bruders. Gebt Acht! Jetzt wird bestimmt etwas geschehen. Er wird über die faule Sache nicht hinweggehen. Sind meine Augen trüb oder schlaf ich? Eine Totentafel? Eine Seelentafel? Da steht ja: Platz des gestorbenen Gatten Wuta. Frau Schwägerin! Wusung ist wieder zu Haus! Frau Schwägerin! Da bin ich! Kommen Sie herein. Schwager. Schwager, bitte setzen Sie sich. Himmel! Ich bin untröstlich. Schwägerin, halt! Sie brauchen nicht zu weinen. Sagen Sie nur, wann ist mein Bruder gestorben? Was fehlte ihm? Von wem war die Medizin? Ihr Bruder ist 20 Tage nach Ihrer Abreise plötzlich an Herzschmerz erkrankt. Es dauerte nur 8-9 Tage. Wir haben den Himmel gebeten und die Wahrsagerin gefragt, haben ihm die teuerste Medizin gegeben, aber kein Arzt konnte helfen. Er hat mich ganz allein gelassen, in meinem Grab. Mein Bruder hatte nie so eine Krankheit. Wie kann er auf einmal an Herzschmerzen sterben? Hauptmann Wu, am Himmel gibt es oft unerwartet Wolken, unerwartet Regen und Sturm. Man hat Glück und Pech. Wer kann dafür einstehen, dass Wuta an einer bestimmten Krankheit gestorben ist? Wir haben Mütterchen Wang viel zu danken. Ohne sie wäre ich ein Würmchen ohne Fuß. Wer sonst von unseren Nachbarn würde mir helfen? Wo hast du ihn begraben? Ich war allein. Wo konnte ich für ihn eine Grabstätte bezahlen? Aus Not haben wir ihn verbrennen lassen. Wie viele Tage ist mein Bruder tot? Noch 2 Tage. Dann sind 7 Wochen um. Schwägerin, an welcher Krankheit ist er gestorben? Schwager, haben Sie es vergessen? Ich sagte, an einer Herzkrankheit. Von welchem Arzt haben Sie das Mittel bekommen? Das Rezept ist noch oben. Wer hat den Sarg gekauft? Diese? Meine Nachbarin, Frau Wang, hat den Sarg besorgt. Wer hat den Sarg hinaustragen lassen? Das war der Leichenbeschauer, He, der 9. Onkel. Sie gestatten, dass wir uns jetzt zurückziehen? Ich kann vor Weinen nicht mehr auf den Beinen stehen. Bruder Wuta, deine Seele ist nicht weit. Wenn du durch irgendein unverschuldetes Leid gestorben bist, sag es mir im Traum. Ich werde dich rächen. Ach, als ich unterwegs meinen Kopf hochtrug, arme Soldaten vorwärts peitschte, war mein Bruder im Leben sterbensschwach. Wie könnte er nach seinem Tode Klarheit mir zeigen? Bruder, dein Tod kam gewiss unter großen Schmerzen. In deinem Tod muss ein Geheimnis verborgen sein. Ich muss bis morgen warten. Vielleicht kann ich dann etwas unternehmen. Ist He, der 9. Onkel, zu Haus? Hauptmann, seit wann sind Sie wieder zurück? Gestern kam ich. Ich möchte mit Ihnen etwas besprechen. Kommen Sie mit mir in die Weinstube unten. Kleiner Mensch hat dem Herrn Offizier nichts zur Ernennung geschenkt. Wie kann ich von Ihnen eingeladen werden? Ich nehme nur eine Tasche mit. Lassen Sie uns gehen. Tür zu. Machen Sie keine Umstände, setzen Sie sich. 2 große Flaschen heißen Wein. Warum ziehen Sie den Degen? Warum ziehen Sie den Degen? Kleiner Knabe ist immer sehr rau, aber er weiß, ein Mann kann sich nur an seinem Feind rächen. Ein Gläubiger nur seinen Schuldner verklagen. Sie haben nichts zu fürchten, nur die Wahrheit will ich wissen. Wenn Sie mir die Ursache des Todes meines Bruders sagen, hat die Sache nichts mit Ihnen zu tun. Aber wenn eines Ihrer Worte falsch ist, wird dieser Degen in Ihren Körper 100 Löcher stoßen. Sahen Sie, He, wie meines Bruders Leiche aussah? Sahen Sie es? Hauptmann Wu, bitte beruhigen Sie sich. Meine Tasche enthält einen großen Beweis. Hier. 2 halbverbrannte schwarze Knochen. Ein Stück Silber. Wofür kann solcher Kram als Beweis dienen? Es sind zwei Knochen ihres armen Bruders Wuta. Bruder! Bruder, sie tragen deine ruhelosen Knochen in ihren Taschen bei sich herum. Ich werde dich rächen! Man hat ihn vergiftet. Dies Geldstück musste ich von Xi Menqing annehmen, damit dichtes Gras wachse über Wutas Tod. Die Knochen habe ich gestohlen. Gift hat sie schwarz gefärbt. Giftmord! Ihr Bruch! Rache! Rache! Ich weiß von nichts. Aber ein kleiner Birnenverkäufer namens Jüng Ke soll in einer berüchtigten Teestube etwas mit ihrem Bruder vorgehabt haben. Wenn der Herr Offizier unbedingt alles wissen wollen, können Sie diesen Jüng Ke fragen. Herbei mit dem Jungen! Kommen Sie mit mir, mein Onkel! Jün Ke, kennst du diesen Offizier? Gewiss, neunter Onkel. Das ist der Hauptmann Wusung. Seit er den großen Tiger umgebracht hat, kenne ich ihn. Er wird nichts Unrechtes von mir verlangen. Mein Vater ist 70 Jahre alt. Nie hat ihn jemand unterstützt. Ich kann unmöglich mit Ihnen gehen, Herr Hauptmann. Mit dem Gericht will ich nichts zu tun haben. Man sperrt mich sofort ein. Und dann verhungert mein Vater. Schenken Sie das Silber hier Ihrem alten Vater, guter Sohn. Danke. Oh, das wird bei meinem Vater für einige Monate reichen. Jetzt kann ich mit dem Herrn Hauptmann ruhig vors Gericht treten. Bruder, Sie haben ein gutes, gehorsames Herz. Antworten Sie mir jetzt. Was hatten Sie mit meinem Bruder in einer Teestube zu tun? Hinten, in der Giftstube der alten Teemischerin Wang, war Goldlotus mit dem großen Herrn beisammen. Ich sah, wie Xi Menqing dem Wuta einen Tritt aufs Herz gegeben hat, dass Wuta ohnmächtig zusammenbrach. Ist, was Sie gesagt haben, Wahrheit? Was ich jetzt sagte, werde ich auch vor Gericht aussagen. Ach, Herr Hauptmann, der große Herr Xi Menqing ist sehr reich. Sein Geld verstopft die Ohren der Richter. Was nützt das Gericht? Hauptmann Wusung, wen wollen Sie bei uns verklagen? Ich, der erste Richter, höre. Hauptmann Wusung, wen wollen Sie bei uns verklagen? Ich, der zweite Richter, höre. Höret, des kleinen Menschen älterer Bruder Wuta ist von Wutas Gattin Goldlotus, die mit Simen ein Liebesverhältnis hat, durch Gift getötet worden. Hier sind die Zeugen. Der Leichenbeschauer He, genannt der neunte Onkel, und der Birnenverkäufer Jüng Ke. Ich bitte die Herren Richter, die Schuldigen um der Gerechtigkeit willen zu bestrafen. Es ist schwer, Xi Menqing auf bloße Worte hin zu bestrafen. Wusung, Sie sind Offizier beim Amt hier. Kennen Sie nicht das Gesetz? Von alters her heißt es, wenn man zwei in einem Liebesverhältnis wähnt, muss man sie zusammen erwischen. Wenn man einen Dieb verhaftet, muss man ihn mit dem Beutel bekommen. Einen Mörder muss man bei dem Toten ergreifen. Ihres Bruders Leiche ist nicht mehr vorhanden. Sie haben das Paar auch nicht zusammen ertappt. Nur auf Aussagen Ihrer zwei Zeugen soll ich den großen Herrn Ximen Xing und Ihre Schwägerin bestrafen? Dafür gibt es kein Gesetz. Alles ist vielleicht ein Irrtum. Hier, diese zwei giftverbrannten Knochen sind meine Zeugen. Sie schreien stumm nach Rache zum Himmel. Ich werde versuchen, wenn es geht, werde ich gern Schuldige bestrafen. Wenn es geht. Hauptmann, Sie sollten nicht auf böse Leute reden hören, die Sie nur mit Ximen Xing verfeinden wollen. Ein alter Philosoph sagt, eine Sache, die man selbst gesehen hat, ist vielleicht schon nicht mehr wahr. Wie erst soll man all das glauben, was man hinten herum gehört hat? Offizier, wenn es eine Mordsache ist, müssen Sie zuerst die Leiche haben, dann die Wunde sehen, die Krankheit feststellen, die Spur des Giftes finden. Nur wenn diese Sachen da sind, kann das Gericht sich für Sie einsetzen. Wenn die Herren Beamten sich meiner Klage nicht annehmen, dann muss ich alles selbst erledigen. Wenn ein alter, erfahrener Leichenbeschauer kein glaubwürdiger Zeuge ist, wenn ein junger, treuherziger Birnenverkäufer kein guter Zeuge ist, wenn man die schreienden Knochen nicht hört, das gegebene Silber nicht sieht, wird Hauptmann Wu Sung sich gegen den reichen Ximen selber sein Recht suchen und finden zwischen den vier Meeren. Schwägerin! Kommen Sie herunter! Ich möchte einiges mit Ihnen besprechen. Was haben Sie mir mitzuteilen? Heute ist der letzte Tag der siebenten Trauerwoche. Der Tag des Leichenschmauses. Ich habe Wein gekauft und will die guten Nachbarn bewirten. Wir brauchen denen doch nicht zu danken. Höflichkeit darf man nie außer Acht lassen. Meine Soldaten werden bedienen. Schwägerin, bewirten Sie bitte die Gäste, wenn sie kommen. Ich gehe noch einige Nachbarn laden. Frau Wang? Frau Wang? Hauptmann Wu Sung? Ich habe Sie so oft gestört und habe nur einen Becher Wein, Ihnen für Ihre Freundlichkeit zu danken. Sie dürfen mir meine Bitte nicht abschlagen. Schwägerin, sitzen Sie auf dem Wirtsplatz und Mütterchen Wang gegenüber. Hierher bitte. Ja. Hierher bitte. Ja. Sehr verehrte Nachbarn, Sie dürfen mir meine arge Rauheit nicht übel nehmen. Bitte behelfen Sie sich selbst mit Essen und Trinken. Wir kleinen Menschen gaben seinerzeit dem Herrn Offizier kein Willkommensfest. Wie können Sie uns bewirten? Ich bin zu beschäftigt. Sie müssen schon entschuldigen. Ich verabschiede mich jetzt. Sie können nicht fortgehen. Sie müssen noch eine Weile Geduld haben. Soldaten, füllt die Becher weiter. Dann besetzt den Ausgang. Nachbarn, noch ehe wir weiter trinken, möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Kann einer unter Ihnen gut schreiben, Freunde? Der Herr Hu Chen Chin schreibt sehr gut. Herr Chen, darf ich bitten? Nachbarn, ich habe meine Feinde zu beseitigen und bitte Sie alle zu zeugen. Liebe Nachbarn, Wenn ich jetzt Frau Goldlotos und Frau Wang mit harter Hand packe. Ihr habt nichts zu fürchten. Wu Sung ist ein einfacher Mensch und hat keine Angst zu sterben. Er ist nur hart gegen seinen Feind. Ich brauche Sie nur als Zeugen. Hören Sie, alte Hündin Wang. In meines Bruders Tod spielen Sie eine große Rolle. Dieser Degen hier wird Sie ein wenig fragen. Goldlotos, womit haben Sie meinen Bruder getötet? Sagen Sie die Wahrheit, dann will ich Sie begnadigen. Schwager, Sie haben Unrecht. Ihr Bruder ist an einer Herzkrankheit gestorben. Es war nicht meine Schuld. Wang, alte Hündin, sagen Sie alles. Der große Offizier braucht nicht so zornig zu sein. Die Alte wird alles erzählen. Herr Hu Chenxin, ich bitte Sie, alles richtig aufzuschreiben, was Sie hören. Kleiner Mensch wird schreiben. Wang, sagen Sie die Wahrheit. Das alles geht mich doch nichts an. Was soll ich aussagen? Alte Kupplerin, ich weiß zu viel. Sie können sich nicht mehr herauslügen. Wenn Sie nicht gleich die Wahrheit sagen, werde ich diese Ehebrecherin erstechen und dann morde ich Sie, alte Hündin! Oh, Schwager! Oh, Gnade! Lassen Sie mich von der Erde aufstehen, dann sage ich alles. Oh, Sie tun mir weh. Sie brechen meinen Arm. Komm ihn nieder vor der Seelentafel des armen Wuta, Mörderin. Ah! Beichte. Die alte Hexe hat mich unschuldige Frau an Zimen verkuppelt. Die Wang hat meinen Mann mit Arsenik vergiftet. Das ist nicht wahr. Das haben Sie getan. Junge Wanze, Sie haben alles verraten. Herr Hu Chenxin, haben Sie alles aufgeschrieben? Zu Befehle, Hauptmann. Soldaten, fesselt die beiden. Oh. Ihr Nachbarn unterzeichnet alle, was Chenxin schrieb. Rasch. Ja. Bruder, deine Seele ist nicht mehr weit. Jetzt, Bruder, werd ich dich rächen. Zu Hilfe! Sie Menschen! Der Tigertöter! Er sticht mich! Bruder, du kannst ruhig sein. Dein Bruder hat dich gerecht. Die ehebrecherische Giftmörderin getötet. Ich möchte den werten Nachbarn ein letztes Wort sagen. Offizier, befehlen Sie nur. Wir werden gehorchen. Kleiner Mensch hat eine sträfliche Tat begangen, um seinen Bruder zu rächen. Sollte ich dafür die schwerste Strafe erhalten, ich werde es nicht bereuen. Bald übergibt der Tigertöter sich selbst dem Gericht. Kümmern Sie sich nicht um meine Strafe. Nur bitte ich Sie, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Warten Sie noch ein wenig auf mich im oberen Zimmer. Wu, der Zweitgeborene, hat noch einen letzten Weg. Soldaten, bewacht den Ausgang. Lasst keinen auf die Straße. Das oberste Gericht dieser Stadt befindet im Namen des Himmelssohnes. Der gewesene Hauptmann Wu Sung wollte für seinen toten Bruder Wu Ta beten, aber seine Schwägerin Goldlotos ließ es nicht zu. Darum zankten sich beide, sie stießen den Totentisch um, sie wurden handgemein, die Frau starb an den Wunden. Später kam Xi Menxing dazu. Er hatte mit der Frau ein unsittliches Verhältnis und wollte ihren Tod an Wu Sung rächen. Sie stritten und kämpften und schlugen einander bis auf eine Seite der Löwenbrücke. Dort starb Xi Menxing an vielen Wunden. Wir sehen, dass Frau Wang wilde Liebschaften anbahnte, um Menschen zu verführen und sich zu bereichern. Sie riet einer Ehefrau, ihren Mann mit Gift zu töten. Sie riet der Witwe des Ermordeten, den Bruder nicht an der Seelentafel beten zu lassen. Frau Wang verführte einen Mann und eine Frau zu Bosheiten, die mit Mord und Totschlag endeten. Das Gesetz fordert, dass ihr Körper zerschnitten wird. Der gewesene Hauptmann Wu Sung, der sich in diese Untaten verwickelte, wird ein schweres, mit spitzen Eisenstücken besetztes Holzbrett um den verbrecherischen Hals demnächst vor ein Militärgericht gestellt, dem Milde anempfohlen wird. Ich nahm das Recht in die eigene Hand. Erst dann entsann sich die Justiz der Gerechtigkeit. Das Urteil über die Kupplerin Wang tritt sofort in Kraft. Wuta ist gerecht. Aber die schwachen, wankelmütigen, geldgierigen Richter leben noch. Wenn ich meinen Hals wieder bewegen kann, will ich euch wiedersehen. Wir brachten Mörder aus Gerechtigkeit, ein Hörspiel von Albert Ehrenstein. Die Musik schrieb Siegfried Franz. Es sprachen Heinz Reinke, Deiner Hinz, Benno Sterzenbach, Erna Selmer, Richard Münch, Hermann Schomberg, Heinz Klevenow, Helmut Peine, Erik Schildkraut und andere. Regie Kurt Reiß.